ist gleich 5:08. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Sarah Maxen. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Europa wählt und hier in Deutschland steht der Wahlgewinner inzwischen fest. Es ist die Union. CDU und CSU liegen nach der aktuellen Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen bei 30%, legen damit im Vergleich zur letzten Europawahl nochmal zu. Abgestraft werden dagegen die Ampelparteien. Die Grünen verlieren über 8 Prozentpunkte und liegen aktuell bei 12,2%, die SPD bei 13,9. Für CSU-Chef Markus Söder ist das ein klares Votum gegen die amtierende Bundesregierung, die Ampel aus seiner Sicht de facto abgewählt. Es ist wirklich für ganz Europa ein echtes Problem, dass Deutschland so eine schwache Regierung hat. Und aus meiner Sicht ist ganz klar, Sie sollten sich darauf einstellen, die Halbwertszeit der Ampel ist maximal noch ein Jahr und dann muss der Spuk vorbei sein. Die AfD kommt auf Platz 2 mit 16,4%. Für AfD-Co-Chefin Alice Weidel ein super Ergebnis. Und auch in anderen EU-Staaten scheint der Trend klar nach rechts zu gehen. FFH-Reporterin Sarah Geiser-Dee. In Österreich zeichnet sich sogar ein Sieg der Rechten ab. Nach einer Trendprognose liegt die rechtspopulistische FPÖ dort nämlich mit 27% vor den Sozialdemokraten und den Konservativen. Insgesamt dürften bei dieser Europawahl rechte Parteien nach ersten Zahlen von ARD und ZDF am stärksten hinzugewinnen. Stärkste Fraktion im EU-Parlament bleibt demnach weiterhin das Mitte-Rechts-Bündnis EVP mit der deutschen Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen. In Hessen werden ja gerade nicht nur die Stimmzettel für die Europawahl ausgezählt. Es gibt auch ganz viele Bürgermeister- und Landratswahlen sowie Bürgerentscheide. FFH-Reporterin Anne Schmidt, wie ist denn da aktuell die Lage? Bei der Entscheidung über das neue Marburger Verkehrskonzept, ob der Autoverkehr in der Stadt halbiert werden soll, da sind die Autobefürworter, sage ich mal, derzeit deutlich in der Mehrheit. Ausgezählt ist aber erst knapp die Hälfte der Wahlbezirke. Das kann sich also noch ändern. Und beim Entscheid über das Taubentöten in Limburg sind erst ganz wenige Wahlbezirke ausgezählt. Und dass die Befürworter des Taubentötens da im Moment die Nase vorn haben, das ist vielleicht wirklich nur eine Momentaufnahme. Anne Schmidt, Limburg. Alle Entwicklungen zu den Wahlen und Bürgerentscheiden gibt es auch online bei uns im Web und in der App. Ja, und auch hier gibt es ein Ergebnis, das viele interessieren dürfte. Es hat ganz knapp nicht geklappt. Wieder kein Grand-Slam-Titel für den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev. Er hat das Finale der French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz verloren. Und das dramatisch. FFH-Reporter Luca Hartmann. Knapp 4,5 Stunden liefern sich Zverev und Alcaraz in Paris ein packendes Finale mit teils spektakulären Ballwechseln. Nach Rückstand zu Beginn tritt Zverev auf und ist dann nur noch einen Satz vom Titelgewinn entfernt. Doch Alcaraz schlägt zurück und sichert sich im entscheidenden 5. Satz den Sieg. Trotz großem Kampf muss Zverev damit weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Für Youngster Alcaraz ist es hingegen bereits der 3. Grand-Slam-Erfolg in seiner Karriere. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Hi, liebe Autofahrer, schönen Sonntag zu Ihnen auf die Straßen. Die A5 Kassel-Frankfurt zwischen Friedberg und Bad Homburger Kreuz, da ist eine ungesicherte Unfallstelle auf der rechten Spur. Bitte fahren Sie besonders vorsichtig. Und dann A67 Darmstadt-Mönchhof-Dreieck, Vollsperrung am Rüsselsheimer Dreieck wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen 5 Uhr. Bitte fahren Sie weiträumig auf die A60 in Richtung Mainz und dann über die A671 und A66. Der Fernverkehr aus Richtung Süden, der wird bereits am Darmstädter Kreuz über die A5 umgeleitet. FFH, das Wetter. Ja, einen schönen Abend haben wir da. Auch nachts gilt Sterne gucken und es geht dann runter auf bis zu frische 6 Grad. Also dabei bitte einen Pullover anziehen. Morgen, da könnte es ein bisschen stürmisch werden und nass bei bis zu 20 Grad.